Good morning, good morning, good morning, dear friend. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, ihr lieben Freunde. We are back. Wir sind zurück. Sitting in Sao Paulo. Wir sitzen in Sao Paulo. In our office. In unserem Büro. Finally, the winter is over. Endlich ist der Winter vorbei. And it's warm here. Und hier ist es warm. Debbie suffered with the cold of Sao Paulo. Debbie litt unter der Kälte in Sao Paulo. I'm gonna talk about Jesus and his kingdom. Ich werde über Jesus und sein Königreich sprechen. And I'm going to talk that peace is a sign of God's kingdom. Und darüber, dass der Friede ein Zeichen von Gottes Königreich ist. You know, many people have a very weird idea about God's kingdom. Viele Menschen haben eine sehr seltsame Vorstellung über das Königreich Gottes. They find it very confusing. Sie finden es sehr verwirrend. There are people who either think that the kingdom is only one day in the future. Es gibt Menschen, die denken, dass das Reich Gottes entweder eines Tages in der Zukunft liegt. And there is people who think it's only now. Und es gibt Leute, die denken, dass es nur jetzt ist. And there will be no literal kingdom. Und es kein wortwörtliches reales Königreich geben wird. This is called amillennialism. Das nennt man Amillennialismus. There you go. But you know, I believe that both is true. Ich glaube, dass beides wahr ist. I believe that the kingdom of God is right now. Ich glaube, dass das Königreich Gottes gerade jetzt ist. And there are many Bible verses to prove this. Um dies zu beweisen, gibt es viele Bibelverse. That we have been put inside of this kingdom, the Bible says. Die Bibel sagt, dass wir in dieses Königreich hineingesetzt wurden. That's what Paul tells the Colossians. Das sagt Paulus den Kolossen. We've been moved to a different kingdom. Wir wurden in ein anderes Königreich versetzt. When Jesus was on the earth, als Jesus auf der Erde lebte, he was preaching the gospel of the kingdom. Predigte er das Evangelium des Königreiches. But you know, the gospel of the kingdom that Jesus preached, das Evangelium des Königreiches, das Jesus predigte, is different from the kingdom that we preach today. Unterscheidet sich von dem Königreich, das wir heute predigen. Why is that different? Warum unterscheidet es sich? Because when Jesus walked the earth and preached the gospel, als Jesus auf der Erde lebte und das Evangelium predigte, the cross had not yet taken place. Hatte das Kreuz noch nicht stattgefunden? There was no new covenant. Es gab keinen neuen Bund. This is why Jesus said, deshalb sagte Jesus, the kingdom of God is near, it's at hand. Das Königreich Gottes ist nahe gekommen. And then he said, it suffers violence. Dann sagte er, bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. But the violent, they take it by force. Und Gewalttuende reißen es an sich. You know, that was true for when Jesus was here, but it's not true for today. Das war richtig, als Jesus lebte, doch ist es heute nicht mehr wahr. Why is it not true for today? Warum ist es heute nicht mehr wahr? Because through the finished work of the cross, durch das vollbrachte Werk am Kreuz, I don't have to take the kingdom of God by violence. Muss ich das Königreich Gottes nicht mit Gewalt nehmen. I've been put inside of the kingdom by faith in the cross. Ich wurde durch Glauben und das Kreuz in das Königreich hineingesetzt. But just because I've been placed inside of this kingdom, nur weil ich in dieses Königreich hineingesetzt wurde, does not mean that we experience everything that the kingdom has to offer. Bedeutet es nicht, dass wir alles erleben, was das Königreich bietet. I will give you a very simple example. Ich gebe dir ein sehr einfaches Beispiel. You can be a citizen of a very poor and destroyed nation. Du kannst ein Bürger einer sehr armen und zerstörten Nation sein. And then you are offered the citizenship of the most wealthy nation in the world. Dann wird dir das Bürgerrecht des reichsten Landes dieser Welt angeboten. You are given the citizenship for free. Dir wird das Bürgerrecht umsonst gegeben. But just because you've been given the citizenship does not mean you experience everything that belongs to you now. Doch nur, weil dir dieses Bürgerrecht gegeben wurde, bedeutet es nicht, dass du alles erlebst, was dir jetzt geboten wird. You have a part to play. Du musst eine Rolle spielen. You need to surrender to this kingdom. Du musst dich diesem Königreich hingeben. And you need to by faith appropriate everything this kingdom has for you. Und durch Glauben musst du alles nehmen, was dieses Königreich für dich bereithält. And this is exactly like this in the kingdom of God. Genauso verhält es sich im Königreich Gottes. The kingdom of God offers incredibly wonderful things. Das Königreich Gottes bietet dir unglaublich schöne Dinge. And it's for us right now. Und sie sind für uns gerade jetzt. You see, a kingdom is where a king rules. Ein Königreich ist dort, wo ein König regiert. So, as much as you surrender to King Jesus, as much as you will experience this kingdom. In dem Maße, du dich dem König Jesus hingibst, wirst du dieses Königreich erleben. That's why Jesus wants us to make sure that his kingdom manifests wherever we go. Deshalb möchte Jesus, dass wir dafür sorgen, dass sich sein Reich manifestiert, wo immer wir hingehen. You know, if we would only learn to manifest the kingdom of God. Wenn wir nur lernen würden, das Königreich Gottes zu manifestieren, we would have a different world. Hätten wir eine andere Welt. We were just talking to Daniel about our intense school of the prophetic and supernatural this summer. Wir haben mit Daniel über unsere Intensivschule für Prophetie und Übernatürliches in diesem Sommer gesprochen. Actually, it wasn't the summer in Brazil, it was the winter. Nun war es eigentlich in Brasilien nicht Sommer, es war Winter. But you know, it's incredible, these students that are from Brazil. Es war unglaublich, die Studenten von Brasilien. They have connected themselves after the school so powerfully. Haben sich nach der Schule so kraftvoll miteinander verbunden. That they're going around manifesting the kingdom. Dass sie umhergehen und das Königreich manifestieren. You see, that's what we are supposed to do. Siehst du, das sollten wir tun. We've been placed inside a kingdom, now we're supposed to manifest its power. Wir wurden das Königreich hineinversetzt und nun sollten wir seine Kraft und Macht manifestieren. Paul said the kingdom of God is not in words, but it's in the power. Paulus sagte, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. But so few people experience what the kingdom has to offer. Doch so wenige Menschen erleben, was das Reich zu bieten hat. One of the things that this kingdom has to offer is peace. Eines der Dinge, die das Königreich zu bieten hat, ist Frieden. And that's what I want to do this series about. Und darüber will ich diese Serie machen. You know, we could talk about the kingdom. We could probably do 6 months devotionals just about the kingdom. Wir könnten 6 Monate lang Andachten nur über das Königreich machen. But I specifically want to take out this one aspect. Doch ich will insbesondere diesen Aspekt beleuchten. Tomorrow we will continue with a great Bible verse. Morgen machen wir mit einem großartigen Bibelvers weiter. You guys have a great day. Habt einen großartigen Tag.